bei mir. So gilt der Mammon nicht, so gilt der Mammon nicht, so gilt der Mammon nicht, nichts bei mir. Kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen, kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen, so gilt der Mammon nichts bei mir, so gilt der Mammon. Nicht, so gilt der Mammon nicht, nichts bei mir. Ich finde kein Vergnügen hier bei dieser eitlen Welt. Und hier die Schensagen, ich finde kein Vergnügen hier. Ich finde kein Vergnügen hier. Ich finde kein Vergnügen hier bei dieser eitlen Welt. Und hier die Schensagen. Dieser heißen Welt und hier die Schensache. Ich finde kein Vergnügen bei dieser heißen Welt. Ich finde kein Vergnügen bei dieser heißen Welt und hier Schensache. Nicht bei mir.